Gefährliches Geld. Ein Kriminalhörspiel von Edward Mason. Wir bringen heute die Folge Im Nachtschnellzug nach Easton. Wenn Sie je einmal mit dem Nachtzug von Easton nach Birmingham fahren, so lassen Sie sich raten, nehmen Sie ein leeres Abteil erster Klasse. Sobald der Zug fährt, legen Sie sich der Länge nach auf den Sitz und Sie können die ganze Fahrt durchschlafen, ohne dass Sie jemand stört. Es komme keine Schaffner und die heruntergezogenen Vorhänge schrecken Reisegenossen für gewöhnlich ab. Ich wiederhole, für gewöhnlich. In der Nacht, mit der diese Geschichte beginnt, gerade vor einer Woche, machte ich es wie immer. Ich war allein, ich schlief, alles, wie es sein sollte. Ich nehme an, der Ton der sich öffnenden und schließenden Tür muss mich drausgebracht haben. Noch ganz schlaftrunken öffnete ich meine Augen und als sie schließlich auch zu sehen begannen, bemerkte ich, dass ich Ausblick auf zwei sehr hübsche Beine hatte. Ich wurde ziemlich schnell wach. Die Besitzerin dieser Beine trug einen Zobel, mit dem man mein Gehalt recht lange Zeit hindurch hätte zahlen können, einen sehr schicken Hut und einen ängstlichen Gesichtsausdruck. Das stellte ich fest und außerdem, dass sie hellwach war und es fertig brachte, früh um 3:45, frischer auszusehen als ich jemals um 8:45. Ihre Augen waren braun, ihre Stimme so weich wie schwarzer Samt, aber mit einem Schuss Gin ganz hin. Habe ich Sie aufgeweckt, Mr. Conway? Oh, bitte, bitte, bitte. Es ist sowieso unverzeihlich, dass ich in solch reizender Gesellschaft schlafe. Ich hoffe nur, ich habe nicht geschnarcht. Nein, nein, Sie haben nicht geschnarcht. Moment mal, sagten Sie nicht Mr. Conway? Oh ja, Sie heißen doch so, David Conway. Das stimmt, aber kennen Sie mich? Ich meine, ich kenne Sie nicht, wir haben uns nie gesehen, denn ich hätte mich sicher an Sie erinnert bei Ihrem Aussehen. Ich heiße Carol Wedge. Mein Vater ist Dr. Wedge. Er hat eine Privatklinik für Nervenkranke. Ich verstehe immer noch nicht ganz. Mein Vater und ich brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Ja. Inwiefern? Sie stehen doch in enger freundschaftlicher Verbindung mit der Polizei, nicht wahr? Ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, aber es ist schon etwas kühn behauptet. Inspektor James... Ja, das ist der richtige Mann. Inspektor James. Ja, nun, für ihn bin ich und meine Sekretärin ungefähr dasselbe, wie für den Dulder Job seine Leiden. Etwas, das man mit möglichst großer Geduld ertragen muss. Dass wir dicke Freunde sind, möchte ich nicht gerade behaupten. Hören Sie, Mr. Conway, wenn wir zur New Street kommen, bitte rufen Sie ein Taxi und bringen mich nach Hause. Ah, da schau an. Und warum komme ich zu dieser Ehre? Weil ich, wenn Sie es nicht tun, fürchten muss, nicht heimzukommen. Ach so. Ja, ich kann Ihnen das Geld für das Taxi gerne leihen. Nein, nein, danke. Geld habe ich genug bei mir. Ach, dann müssen Sie mir noch einiges erklären. Jetzt brauchen Sie nur noch in Ihrer Bluse herumsuchen. Wieso? Ja, und die Geheimpläne über die Atombomben herausholen. Oder kommt das erst später? Wenn Sie den Vorhang an der Abteiltür etwas zur Seite schieben, sehen Sie die unmittelbare Ursache, warum ich Ihr Schläfchen gestört habe. Wie? Den Vorhang? Ja. Vorsicht. Ach, das klingt aber alles recht. Gottes Willen. Oh, gehört nicht zu den Gesichtern, von denen ein junges Mädchen auf ihrem Heimweg verfolgt sein möchte. Finden Sie nicht auch? Wer ist denn das und was will er von Ihnen? Er ist schon den ganzen Tag hinter mir her. Warum? Mein Vater wird Ihnen alles erklären, wenn wir nach Hause kommen. Oh, er kommt herein. Tatsächlich. Und ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, dass er keine Fahrkarte erster Klasse hat. Hallo. Was wollen Sie hier? Gehen Sie weg. Ich wohin? Das ist mir egal. Wir sind nicht mehr weit vom Bram. Ich habe mit der Dame privat zu sprechen, ehe wir dort ankommen. Wenn Sie noch ein bisschen Verstand haben, Herr, dann verschwinden Sie. Und wenn ich ihn nicht habe, wenn ich lieber hier bleibe? Oh, ein Messer! Oh, Verzeihung, das ist etwas anderes. Hinaus, schauen Sie, dass Sie weiterkommen, schnell. Aber das ist doch ungeheuerlich. Sie können doch nicht mit einem Messer vor meiner Nase herumfuchteln und mich aus meinem eigenen Abteil hinauswerfen. Ich gebe Ihnen noch 5 Sekunden. Wenn Sie dann nicht auf dem Gang sind, dann gnade Ihnen Gott. 1, 2. Und was kann mich hindern, den Schaffner zu rufen? Ich würde Sie nicht raten. Seien Sie vernünftig, mir reißt nämlich langsam die Geduld. 3. Schon recht, aber nur unter Protest. 4. Sie werden mich doch nicht im Stich lassen. Ja, schau, Liebling, ich bin von Haus aus übernervös. Nur der Gedanke an das Messer bringt mich in kalten Schweiß. Oh. Schau, ich kann nicht einmal mehr mein Buch halten, ohne dass es mir herunterfällt. Ich, verzeihen Sie, ich muss es mitnehmen, weil ich sonst Strafe zahlen muss. Na, wird's bald, ich war bei 4. Ja, sofort. Das Messer, das wie Messer ich gesagt hat es fallen lassen. Die Strafe ein. Wenn man das Buch nicht zurückbringt. So, der Herr hat Pause. Wir Wie haben Sie denn das gemacht? Ich habe ihn an den Knien gepackt, als ich mich nach dem Buch bückte. Das Judo, das muss ihm neu gewesen sein. Sagen Sie, wir erwarten das eigentlich. Gedulden Sie sich, bis wir heimkommen. Mein Vater wird Ihnen alles erklären. Mir soll es recht sein, aber was wird die Polizei sagen, wenn wir diesen Typ in der New Street übergeben? Um Gottes Willen, das sollen Sie nicht. Von seinen Freunden könnten einige auf mich an der New Street lauern. Wenn die sehen, dass Sie und ich diesen Mann zusammen der Polizei ausliefern, dann haben sie es auf uns beide abgesehen. Die werden dafür sorgen, dass wir nicht mehr zu einer Aussage vor Gericht kommen. Das ist meine Überzeugung. Was meinen Sie, was wir tun sollen? Das Fenster aufmachen und ihn hinauswerfen? Kommt mir etwas stark vor, wenn er auch mit einem Messer auf uns losging. Moment, dieser Zug geht doch nach Wolverhampton, nicht? Ja. Setzen Sie ihn da auf den Eckplatz, den Mantelkragen hochgeschlagen und seinen Hut tief hereingedrückt. Es würde ausschauen, als ob er schliefe. Sie zittern, ja. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bin auch an sowas gar nicht gewöhnt. Das wird schon werden. Machen Sie jetzt keine Geschichten. Wir kommen gleich nach Birmingham. In wenigen Sekunden geht es durch den Tunnel zur New Street. Also, los. Schluss dann. Tut mir leid. Oh, danke für Ihre Hilfe. Bitte, bitte. Wissen Sie, Sie sehen sehr gut aus, nicht wahr? Und Sie waren so riesig hilfsbereit. Oh, ich bitte Sie. Sie werden mich doch jetzt nicht im Stich lassen, oder? Nein, nein. Bitte, David. Dann habe ich den Lippenstift abgewischt und wir überließen unseren Messerhelden seinem tiefen Schlaf bis Wolverhampton oder Crewe, soweit er eben kam. Als wir die Stufen hinaufgingen, unsere Fahrkarten abgaben und auf den vorderen Eingang zum Bahnhof zusteuerten, sah Carol fortwährend nervös um sich. Aber wir gelangten ohne weiteren Zwischenfall zu den Taxis. Vielleicht dank der Anwesenheit eines Polizisten auf der Brücke. Das Sanatorium war ein großes, düsteres Gebäude im viktorianischen Stil, abseits der großen Straße gelegen, zu dem eine Allee von Trauerweiden hinführte. Wäre ich selbst ein Fall von Neurose gewesen, so wäre das Sanatorium des Dr. Wetsch um 3:30 Uhr früh meiner Neurose kaum gut bekommen. Das Tor wurde von einer Gestalt geöffnet, die aussah wie der Prototyp des weißhaarigen, guten alten Richters in einem amerikanischen Film. Eine Art Spencer Tracy, Double. Er sprach auch so. Ohne Akzent, versteht sich. David, das ist Mr. Roden, unsere rechte Hand. Guten Tag. Sehr freut, Sie kennenzulernen, Mr. Conway. Und auch im Namen von Dr. Wetsch vielen Dank, dass Sie sich um Miss Curl angenommen haben. Wir waren in Sorge um Sie. Es kommt zu viel Schreckliches vor, Sir. In der Tat, ich kann Ihnen sagen, dass ich... Ich wollte eben anfangen, Roden von dem Mann im Zug zu erzählen, als ich wegen der knarrenden Treppe aufsah. Ein Mann kam herunter. Einer der distinguiertest aussehenden Männer wohl, die mir je untergekommen sind. Sein Haar war, wie das von Roden, schneeweiß, aber im Gegensatz zu Roden schien sein Gesicht merkwürdig jung und voller Spannkraft. Ein Fluidum von Autorität und Macht ging von ihm aus, das man sofort spürte, obwohl er im Pyjama und Schlafrock war. Ein Anzug, der einem Mann nicht gerade Würde verleiht. Aber ich glaube, Dr. Wetsch hätte auch in einem knielangen viktorianischen Badekostüm noch würdig ausgesehen. Er hatte eben nun das, was man ein Air nennt. Ja, aber meine liebe Carol. Guten Abend, Vater. Ich hörte den Wagen, vermutete, dass du es bist. Ja. Hast du dich anders entschlossen, bis heimgekommen? Ja, warum? Vater. Blass schaust du aus, mein Liebes. Ist was passiert? Wir werden dir alles erzählen. Darf ich dir David Conway vorstellen, Vater? David, aha, mein Vater Dr. Wetsch. Sehr freut mich. Ich habe es Ihnen gesagt, Sie hätten niemals allein gehen sollen. Miss Roden, bring Sandwiches, was zu trinken in die Bibliothek. Sehr ja? wohl. Mr. Conway, bitte legen Sie ab. Ach, danke sehr, danke. Ich hatte nicht einmal Carol heute zu Hause erwartet, noch weniger einen Gast. Aber vielleicht werden Sie bei Whisky und Soda so nett sein, mir zu erzählen, was vorgefallen ist. Aus der Tatsache, dass Sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde hergekommen sind, schließe ich, dass etwas passiert sein muss. Allerdings. Hier links, bitte. Ich darf vorausgehen. Danke sehr. Ja? Danke sehr. Das war alles. Auf Ihr Wohl, Sir. Und danke Ihnen. Auf Ihr Wohl. Wollen wir hoffen, dass wir uns dessen erfreuen dürfen, trotz der Machenschaften gewisser Leute. Du bist doch damit einverstanden, Vater, dass wir Mr. Conway bitten, uns zu helfen, ja? Ja, meinst du? Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Karl, dass wir Mr. Conway schon genug Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten gemacht haben. Ach. Wie kommt er dazu, unsere Scherereien auf sich zu nehmen? Aber ich bitte Sie, Sir. Schließlich, wir werden überwacht, das Haus wird überwacht. Du musst dir vergegenwärtigen, dass wir Mr. Conway zumuten, sich in eine ebenso gefährliche Lage zu begeben, wie es die unsere ist. Ja, dürfen ja. wir das denn tun? Aber er ist bereit zu helfen. Nicht wahr, David? Ja, jetzt, wo ich schon so weit bin, fände ich es bedauerlich, wenn ich nicht das Ganze erkennen lernen würde. Und das Risiko? Ach, solange ich nicht weiß, worum es geht, kann ich auch das Risiko nicht beurteilen, Sir, oder? Ja, das ist natürlich logisch. Aber das Vorkommnis im Zug heute Nacht dürfte es offensichtlich gemacht haben, dass wir es mit gefährlichen Leuten zu tun haben. Ja, ich verstehe. Aber bitte erzählen Sie mir doch Ihre Geschichte. Ja, also, Mr. Conway, sie beginnt mit diesen zwei Radierungen, die Sie hier über dem Kamin sehen. Mhm. Verstehen Sie etwas von Radierungen und Kupferstichen? Nicht viel, aber diese hier scheinen mir recht gut zu sein. Oh. Mhm. Darauf können Sie sich verlassen, die sind sehr gut. Das ist eine wunderbare Arbeit, Mr. Conway. Mhm. Ich habe sie von einem dankbaren Patienten bekommen. Konrad Meister. Sagt Ihnen der Name etwas? Leider nein. Sollte man ihn kennen? No, nicht unbedingt. Also, dieser Mann war in einer fürchterlichen Verfassung. Ein chronisches Nervenleiden, ein Nervenbündel. Er konnte sich nicht mehr ruhig halten. Ach, und trotzdem brachte er es fertig, solch eine Arbeit zu leisten? Ja, ja. Dank eines seltenen und recht teuren Medikaments, das ich damals ausprobierte. Durch dieses Medikament besserte sich der Zustand von Meister wirklich erstaunlich, bis er mich schließlich nur mehr ambulant aufsuchte, um seine regelmäßige Injektion zu bekommen. Mhm. Als Meister also eines Tages wieder zu mir in Behandlung kam, schien er erregter und, ja, aufbrausend als gewöhnlich. Die Droge half natürlich wie immer, aber diesmal kam er mir besonders überschwänglich vor. Er kam in meinen Behandlungsraum. Bitte, mein lieber Herr Doktor, ich habe Ihnen ein Geschenk versprochen und Konrad ja. Meister hält immer Wort. Ja, aber mein Lieber, Sie brauchen mir doch kein Geschenk zu machen. Oh, wenn Sie es nicht annehmen, spreche ich nicht mehr mit Ihnen. Hier, schauen Sie sich das an. Ach. Sind Sie nicht schön, Herr Doktor? Schön, das ist außerordentlich. Ja. Das sind Arbeiten von Ihnen? Ja, gefallen sie Ihnen? Sie sind ein Genie? Ja, freilich. Also ich habe nie eine so feine Arbeit gesehen. Nein, ich kann das unmöglich annehmen. Ja, warum nicht? Schließlich bin ich ja vor ein paar Monaten zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Zittrig, unfähig, einen Bleistift oder einen Pinsel zu halten. Und jetzt? Diese Radierungen sind von denselben Händen erst in der vergangenen Woche geschaffen worden. Das haben Sie mir wiedergegeben, meine Karriere als Künstler. Als Gegengeschenk biete ich Ihnen zwei Radierungen an. Unterstehen Sie sich nicht, sie abzulehnen. Ich wäre sehr böse mit Ihnen. Also wenn es so ist, werde ich sie mit Vergnügen annehmen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu. Aber danke. Das hätte es wirklich nicht gebraucht. Und jetzt ganz was anderes. Ja. Ich habe einen großen Auftrag bekommen, eine bedeutende Sache. Aha, ja. Sie kam mir gleich so vergnügt und fröhlich so. Vor. Was für eine Arbeit ist es ja, denn? Ja, ich weiß es selbst noch nicht. Aber die Bezahlung ist erstklassig. Ein besonderer Auftrag für einen außergewöhnlich reichen, gut situierten Mann auf dem Lande. Aha. Aber ich muss dann dort bleiben. Ach, ja, und was wird aus unserer Behandlung? Wir dürfen in diesem Stadium nicht unterbrechen. Ja, darauf will ich ja eben kommen. Wollen Sie bitte die Güte haben, es einzurichten, dass ich einen Vorrat von diesem wunderbaren Mittel bekomme? Wieso? Wollen Sie sich diese Spritzen selbst geben? Ja, bitte. Wirklich, bitte. Ich habe einen Freund, der ist, wie heißt das doch gleich, Sie wissen schon, na, von Zucker kommt es. Diabetiker? Ja, richtig, richtig. Er hat die Nadel und das Mittel immer bei sich. Warum kann ich das nicht auch? Ja, das ist hier eine ganz andere Sache als Insulin. Es wird aber leider für einen Monat etwas sehr schwierig sein, zu Ihnen zu kommen. Das klingt alles sehr geheimnisvoll. Aber sehr gut bezahlt und auch so. Künstlerische Arbeit. Nur Konrad Meister kann das machen, sagt man zu mir. Bitte, Herr Doktor, ich würde ja sehr Acht geben. Bestimmt. Tja, also, Sie sind intelligent genug, sich nicht selbst eine zu starke Dosis zu geben. Selbstverständlich. Da kann ich sicher sein. Ich werde es Ihnen ganz genau dosieren und Sie müssen sich Gewissenhaftes daran halten. Aber ja? Selbstverständlich, selbstverständlich, Herr Doktor. Ich wäre ja mehr als verrückt, wenn ich es nicht täte. Nein, danke. Die Zitterei, wie ich sie vorher hatte, möchte ich nicht mehr bekommen. Gut, ich gebe Ihnen jetzt Ampullen für einen Monat mit. Ich glaube, das kann ich verantworten. Danke. Aber Ende des Monats muss ich Sie wiedersehen zur Untersuchung. Sie müssen dann eben nach Birmingham kommen, ja, wo Sie auch gerade sein mögen. Ja, natürlich. Sonst bekommen Sie das Mittel nicht. Lassen Sie sich das gesagt sein. Oh, danke, danke. Herr Doktor, im letzten Winter, am Weihnachten, habe ich eine Pantomime gesehen. Eine sehr schöne Dame, ganz in Weiß. Ja? Mit einem Stab und einem Stern an seiner Spitze. Eine sehr gütige Dame. Aha, die gute Fee. Ja, Herr Doktor, meine gute Fee sind Sie. Aber im weißen Mantel statt den weißen Gewändern, oder? Und so kam es, lieber Conway, dass diese beiden Bilder mir gehören. Ich muss sagen, dass ich sogar erkennen kann, wie gut sie sind, aber... Aber was hat das alles mit Ihnen zu tun, meinen Sie? Halt, das ist das nächste Kapitel, das ist wichtig. Das Glas von Mr. Conway ist leer. Ah, vielen Dank. Danke sehr. Nun, ich habe da einen... monatelang von Meister nichts mehr gehört und gesehen. Mhm. Aber ich wusste, er musste kommen, mich aufsuchen, weil er ja Nachschub brauchte. Mhm, und damit sind wir bei der Zeit vor einem Monat angelangt, Vater. Ja. Mr. Conway, als jemand, der sich für Verbrechen interessiert, sind Sie wahrscheinlich im Bilde, dass vor ungefähr einem Monat die Polizei sich einem beachtlichen Geldproblem gegenüber sah. Ach, Sie meinen die gefälschten Banknoten? Mhm, ja. Die Fälscher, die Mittelengland damit überschwemmt haben? Ja, genau. Woher wissen Sie etwas davon? Ja, ganz durch Zufall. Ich verhandelte eines Tages gerade mit meinem Berater auf der Bank, als der Kassier eine von den gefälschten Noten brachte. Ah. Es hat mich natürlich interessiert und erklärte mir, wie man diese Fälschungen erkennen kann. Ach, und von dem Tag an haben Sie ganz automatisch jede 5-Pfund-Note, die Sie bekommen konnten, daraufhin angesehen. Ja. So für alle Fälle. Natürlich, genauso. Ich weiß, es sind sehr gute Fälschungen, wie mir Inspektor James sagte. Oh, danke, danke, nicht so viel Soda, Kerl. Entschuldigen Sie. Erzählen Sie bitte weiter, Sir. Nun also, wie ich schon sagte, ich wartete auf den nächsten Besuch von Meister, der schon ein oder zwei Tage überfällig war. Und da tauchte eines Tages in meinem Sprechzimmer jemand anderer auf. Ein Major Wright, wie er sich nannte. Mhm, möglicherweise ein Offizier, aber sicher kein Gentleman. Junge Major, wo fehlt's denn? Mir fehlt nichts, Herr Doktor. Ich bin nur gebeten worden, ein ganz besonderes Mittel für einen Freund mitzubringen. So. Konrad Meister. Ach. Der ist Patient bei Ihnen, ne? Meister, ja, wie geht's ihm denn? Ja, er braucht seine Medizin, Sie verstehen, sonst geht's ihm gut. Er arbeitet für mich auf meinem Landsitz. Er hat mich gebeten, die Sache zu besorgen und abzuholen. Ja, aber er muss zur Untersuchung kommen. Es tut mir leid, er kann jetzt unmöglich abkommen. Netter Mensch, dieser Meister. Und ein erstklassiger Könner dazu. Ja, richtig, er hat mir das Geld gegeben. Hi Geld, hi Ware. 10 Pfund, hier. 10 extra schöne. Woher ist das Geld? Ja, nur von Meister, warum? Weil es nicht echt ist. Was? Nachgemacht, gefälscht. Sie sind nicht bei Trost, Doktor. Im Gegenteil. Außerdem wissen Sie genau, dass ich recht habe. Also Meister schickt mir das, wirklich? Ja, natürlich. Ich bin kein Narr, Major Wright. Ich habe viel über Geldfälschung gelesen. Interessiert mich. So? Diese Art von Arbeit hat mich immer angesprochen. Aha. Jetzt fange ich an zu verstehen, warum Meister mich nicht aufsuchen kann, mein lieber Freund. Jetzt weiß ich auch, wieso diese Fälschungen so vorzüglich gemacht sind. Da steckt Meister dahinter, so ist das doch. Wo wollen Sie anrufen? Die Polizei natürlich. Na, Doktor, glauben Sie, dass Sie damit was Gescheites tun? Oh ja. Glauben Sie das wirklich, mein Lieber? Ich meine nur so, Sie leben hier, ein hübscher Platz, hochgeachtet, viele Patienten, die ohne Ihren Doktor verloren wären, so wie Meister. Und die wahrscheinlich sterben ohne Sie. Verstehen Sie mich? Soll das eine Drohung sein? Eine Drohung? Lieber, ich möchte die Sache nur auf eine liebenswürdige Weise regeln. Sie haben eine Tochter, ein schönes Mädchen. Wollen Sie damit sagen? Sie werden sich doch keine Feinde schaffen wollen, Ihrer Tochter wegen, meine ich. Feinde? Na, setzen wir den Fall, es wäre jemand unangenehm, dass Sie ihm die Polizei an den Hals schicken. Wäre wohl anzunehmen, dass die ihre Verstimmung auf recht heftige Weise zum Ausdruck bringen. Eine Erpressung. Das können Sie doch nicht brauchen, oder, Doktor? Natürlich nicht. Also legen Sie den Hörer wohl besser wieder auf. Also erlauben Sie... Wenn's geht, gleich. So ist es recht. Und jetzt wollen wir miteinander reden wie alte Kameraden. Nur Sie und ich, Doktor. Nur das Übrige können Sie sich denken, Mr. Conway. Gewiss. Entweder Sie machten mit, oder aber die alte Tour. Genau, genau. Was hat Wright noch zu Ihnen gesagt? Ich meine, noch etwas Wichtiges? Nein, er gab mir nur Anordnungen. Einmal alle 14 Tage hatte ich das Mittel zu beschaffen. Als Gegenleistung darf ich so weiterleben, nehme ich an. Kommt Wright noch her, um es in Empfang zu nehmen? Seit diesem ersten Mal nicht mehr. Ich bekomme eine Nachricht, wo ich hinzukommen habe. Jedes Mal woanders hin, versteht sich, ne? Und dort händige ich das Mittel aus und er gibt mir das Geld. Gefälschtes Geld? Nein, nein, das nicht. Nicht seit dem ersten Versuch. Ah, ja, ja. Aber was soll ich nun dabei tun? Meine Geschichte der Polizei erzählen. Ich selbst möchte keine Verbindung mit ihr aufnehmen. Ja, aber warum denn nicht? Und bitte geben Sie mir doch Ihre Adresse und dann werde ich Sie es wissen lassen, wenn ich wieder eine Nachricht bekommen habe. Und dann können Sie die Polizei anrufen, ja, David? Damit Wright verhaftet wird. Nein. Aber nein, nein, das würde mir nichts helfen. Ich möchte, dass die Polizei Wright verfolgt, wenn er von mir weggehe. Verstehen Sie? Mhm. Auf diese Weise können wir zu seinem Hauptquartier kommen, zum Meister. Ja, ja. Es müssen mehrere sein, die an dieser Sache arbeiten. Und es muss eine Druckerei da sein. Gerade Wright dürfen Sie nicht festnehmen. Der ist nicht der Typ, der seine Komplizen der Polizei verrät, wenn ich nur einen Funken Menschenkenntnis habe. Meiner Ansicht nach muss die Polizei die ganze Gesellschaft auf einmal ausheben. Sonst werden die anderen, die noch übrig sind, es auf mich abgesehen haben. Ja, aber sind... Sie werden uns doch helfen, David, ja? Herein. Roden, ja? Verzeihung, Sir, aber ich habe das Gefühl, dass Mr. Conway im Interesse seiner eigenen Sicherheit hier nicht länger bleiben sollte. Aha. Ein Wagen hält die ganze Zeit, seit er hier ist, weiter unten auf der Straße. Hallo? Ich glaube, er wird beobachtet. Ach, wie aufmerksam. Ja, vielleicht besser, wenn Sie gehen. Ja? Hm. Roden kann Sie nach Hause fahren. Ja, also, wenn Sie bereit sind zu helfen, vergessen Sie die ganze Geschichte, bis Sie wieder von mir hören. Ja. Aber irgendwie möchte ich die Aufmerksamkeit dieser Leute von Ihnen ablenken, falls Sie überhaupt auf Sie aufmerksam geworden sind. Und wie? Ja, wie? Wenn wir am Eingang das Licht brennen lassen und Sie sehen, wie wir uns auf Wiedersehen sagen und laut sprechen, als ob wir alte Freunde wären, das müsste doch genügen. Vielleicht denken Sie sogar, wir sind Verwandte. Wenn wir uns so benehmen, oder? Ja, ja, das ist sehr gut, Caroline. Und wollen Sie uns helfen? Aber natürlich. Ich mache Sie aber aufmerksam. Das kann für Sie sehr gefährlich werden. Ich würde es mir gründlich überlegen. Ich wäre nicht im geringsten böse, wenn Sie die Sache fallen ließen. Das werde ich wohl kaum tun, Doktor. Aber wenn Mr. Roden bereit ist, so wäre ich jetzt dafür, wegzugehen. Ich glaub, nicht, dass ich nicht gerne noch in Ihrer Gesellschaft bliebe, aber es ist längst Schlafenszeit. Leider. Ja, leider. Wir sagten uns am Eingang gute Nacht, wie ausgemacht. Und jedem, der uns beobachtete, musste es klar werden, dass wir sehr gute Freunde waren oder nahe Verwandte. Besonders Carol und ich. Und es tat mir eigentlich recht leid, wegzugehen. Übernächste Kurve rechts. Sie sehen dann gleich den Wohnblock an der Ecke. Ich weiß, Sir. Es kommt mir vor, als ob ein Wagen hinter uns wäre. Ich weiß, er hält sich hinter uns, seit wir am Sanatorium weggefahren sind. Stopp, hier ist die Ecke, Roden. Sie können mich hier absetzen. Und was ist's mit dem Wagen hinter uns? Machen Sie sich keine Gedanken. Setzen Sie mich einfach hier ab und fahren Sie weg, so schnell Sie wollen. Wenn der Wagen Ihnen nachfährt, schreibe ich seine Nummer auf. Wenn er hält und es auf mich abgesehen hat, so ist das mein Pech. Wirklich? Wenn Sie wollen, bitte. Danke. So, danke. Recht schönen Dank. Auf Wiedersehen, Roden. Auf Wiedersehen. Ich werde bald von Ihnen hören, nehme ich an. Ich fürchte, es wird so sein, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht, Roden. Ich stand im Schatten des Torbogens und beobachtete den anderen Wagen, wie er an den Straßenrand fuhr und hielt. Ich wusste genau, dass er halten würde. Dann holte ich tief Atem und trat aus dem Schatten heraus. Auf nichts Gutes gefasst, ich hatte nämlich den Wagen erkannt. Es war mein eigener. Sieh mal einer an. Casanova Conway, der Wunschtraum eines jeden Mädchens. Ich kann dir alles erklären. Ja, ja, ja, daran zweifle ich nicht. Aber ob deine Erklärungen den innigen Abschied an der Haustür wegwischen können, den ich vor 10 Minuten gesehen habe, aber bitte, Pat, das müssen wir erst noch sehen. Pat, das war das doch alles doch die ein... Höhe. Ich stehe da, deine ergebene Sekretärin, nichts im Kopf, was alles zu deinem Besten zu tun. Also bitte gehen wir hinein, es ist kalt. Halte mich wach mit schwarzem Kaffee bis 3 Uhr morgens, damit ich einen New Street Bahnhof fahren kann, um dich vom Zug abzuholen. Das war sehr lieb von dir, aber das hättest du nicht tun brauchen. Ja, ja, jetzt weiß ich das. Ich warte, bis der Zug ankommt, nur damit ich sehen muss, wie du mit einer bezaubernden Brünetten in ein Taxi steigst. Also muss eine Hochstaplerin gewesen sein. Es ist eben überhaupt nicht das, was du denkst. Ja. Das Schlimme bei dir ist, dass du dich völlig in deine Gedanken verrannt hast. Ich kenne dich eben viel zu gut, Schau, mein lieber Pat, David. Pat, ja, Pat, ach, Liebes, lass mich. Nur durch Zufall, ohne dass ich meinerseits irgendetwas dazu getan habe, bin ich in eine recht verrückte Geschichte hineingerutscht. Nein, sowas. Ich wurde von einem Gauner mit einem Messer angegriffen. Hör an. Ja. Und habe eine reizende junge Dame vor einem Schicksal bewahrt, das vielleicht schlimmer ist als der Tod. So, so. Und das hast du so gemacht, dass du sie in einem beleuchteten Hauseingang heiß umarmt hast, ja? Aber das ist eine herrliche Geschichte, Liebling. Ich glaube, ich muss doch hineingehen und mir noch weitere Details anhören. Guten Morgen, mein Liebes. Ah, guten Morgen. Guten Morgen, du schaust entzückend aus. Danke. Ja, jetzt ist es passiert, David. Was denn? Und Herr Dr. Wetsch hat angerufen. Moment mal, hier, ich hab's aufgeschrieben. Ja, er sagte, ich soll dir ausrichten, dass er den Patienten außen am Hauptpostamt am Samstagabend 8 Uhr treffen wird, falls du dich noch damit befassen möchtest. Samstag? Das wäre heute? Ja, ja. Gut. Also jetzt wirst du mir wohl glauben, was ich dir vergangene Nacht erzählt habe. Ich habe dir doch schon die ganze Zeit geglaubt. So, jedenfalls warst du seitdem recht kühl zu mir. Oh. Er sagt außen am Hauptpostamt. Ja, abends 8 Uhr. Ach bitte, Pat, versuch doch Inspektor James anzuleiten. Was? Magst du so nett sein, Pat? Glaubst du, dass er sich mit uns unterhalten wird? Ich werde mit ihm sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel ändert. Also bitte stell dich doch nicht so an. Aber es dürfte seine große Chance sein. Oh. Sogar Inspektor James kann nicht umhin, bei diesem Fall auf uns zu hören. Weißt du, er wird uns wahrscheinlich um den Hals fallen und uns umarmen. Wahrscheinlich. Es gibt nur eines, was uns Inspektor James um den Hals legen möchte, Liebes. Und das sind nicht seine liebenden Arme. In meinem ganzen Leben habe ich so ein dummes Zeug nicht gehört. Nie. Also, Inspektor, bei den anderen beiden Fällen haben Sie genau das Gleiche gesagt. Eben. Und doch haben wir recht gehabt, oder vielleicht nicht. Also die ganze Geschichte ist mir eine Nummer zu fantastisch. Ach. Conway, sowas geht für einen von Ihren Rundfunkreisern. Nein, nein. Bitte sehr, überzeugen Sie sich, hier ist das Messer, das ich dem Mann im Zug abgenommen habe. Beweisstück Nummer 1. Na. Und hier bitte, Beweisstück Nummer 2 habe ich von Dr. Wetsch persönlich bekommen. Was soll denn das? Versuchen Sie doch mal damit zu bezahlen. Es ist eine nachgemachte Banknote. Und wenn Sie jetzt noch etwas wissen wollen, dann kommen Sie zu mir in mein Büro oder sonst wohin. Komm, Pat, wir sind hier im Weg. Ja. Der Herr Inspektor hat zu tun. Auf Wiedersehen. Hallo, hallo. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie nicht weg. Laufen Sie mir nicht davon. Ja, aber Sie haben doch zu tun. Wir wollen Sie nicht Ihrer Zeit berauben. Ach, kommen Sie doch zurück zum Teufel nochmal. Kommen Sie her. Na, schön. Jetzt hören Sie mal zu. Ja? Sie sauberes Paar. Wollen wir mal die ganze Schauergeschichte kurz zusammenfassen. Sie sind da vielleicht auf etwas gestoßen. Ich sage nicht, dass das nicht der Fall ist, aber... Warum muss gerade ich unter all den Leuten bei der Polizei derjenige sein, der so ein paar Plagegeister wie euch aushalten muss? Das möchte ich aber wirklich gern wissen. Und das dafür, dass wir uns bemühen, dass er befördert wird. Ja. Eine Spende. Nein, ich stecke jetzt kein Geld mehr in eure verdammten Sammelbüchsen. Aber nur eine Kleinigkeit. Setzen Sie es auf Ihre Spesen, Inspektor. Ausgerechnet die Nacht des Studentenabschluss feiern, sich für so ein Zusammentreffen auszusuchen. Was soll denn das heißen? Ich glaube, wir waren zu langsam. Wir sollten lustige Hütchen haben oder falsche Nasen. Dann hätten wir ganz nahe an Dr. Wetsch und Major Wright herankommen können und hören, was sie sprechen. Aber was sie reden, können wir uns ja denken, wenn ihre Geschichte stimmt. Es dreht sich aber darum, wie man Wright auf der Spur bleibt, wenn sie auseinandergehen. Jedenfalls können wir das Zusammentreffen gut sehen. Und ob dieser Major Wright nun geht oder mit dem Wagen nach Hause, wäre das ja ganz egal. In diesem Gewühl wird er sowieso nicht rasch vom Fleck kommen. Eine Spende. Also Fräulein, jetzt bitte lassen Sie mich in Bedauere Ruhe. Das, was wir haben, brauchen wir selbst. Wenn wir es nicht mehr brauchen, werden wir es Ihnen überlassen. Testamentarisch. Ach, das war auch nicht gut. Naja. Hallo, jetzt schlägt's. Da ist Dr. Wetsch. Schauen Sie, Inspektor. Ja. Der Herr im schwarzen Homburg. Er schaut um sich. Dort, auf den Stufen des Hauptpostamtes. Ja, richtig, das ist Dr. Wetsch. Ich habe ihn mal bei Gericht gesehen. Er gab ein medizinisches Gutachten. Tatsächlich? Der schaut so nervös rein, als ob er Patient bei sich selber wäre. Finden Sie nicht auch? Hat uns nicht gesehen. Nein, das wäre ja auch schwer. Uns in diesem Gewühl zu entdecken. Da, links von ihm. Ja, ein Kerl in einem Trenchcoat. Ja. Ohne Hut, jetzt geht er auf ihn zu. Ob das Major Wright ist? Das ist er. Da fress ich einen Besen mit samt dem Stiel. Das werden wir ja gleich erfahren. Da! Er geht wirklich auf Dr. Wetsch zu. Jetzt ist er neben ihm. Ja? Schauen Sie. Gerade hat er etwas zu Dr. Wetsch gesagt. Das ist Major Wright. Sehen Sie sich mal den Gesichtsausdruck vom Doktor an. Er ist zu Tode erschrocken. Na, und jetzt, Inspektor? Ich habe an allen wichtigen Punkten in der Nähe Wagen eingesetzt. Keine Polizeiwagen. Wir können ihn damit verfolgen. Also, junger Mann, wenn Sie mir noch länger mit diesem Ding vor meiner Nase rumfuchteln, dann werde ich Sie wegen Gewalttätigkeit festnehmen lassen. Wie viele Mann haben Sie dafür bekommen? Ach, eine ganze Menge, aber ich werde sie nicht einsetzen, ehe wir nicht an Wrights Ziel angekommen sind. Dann werden die Streifenwagen uns so rasch wie möglich nachkommen, nachdem ich es von der nächsten Telefonzelle aus durchgegeben habe. Wir werden dann einen Cordon um den Ort legen und eindringen. Schau, schau, sie gehen auseinander. Ach ja. Er hat eben etwas vom Doktor genommen. Jetzt hat es in seine Tasche gesteckt. Also los dann. Dann werden Sie mir um Himmels Willen nicht aufgeregt. Nein. Ach, ich denke immer noch, es wäre gescheiter gewesen, wenn Sie nicht mitgekommen wären. Aber dann sind Sie schon mal da, so probieren Sie es halt und machen Sie es so, wie ich Ihnen gesagt habe. Ist recht. Ist keine sehr schöne Gegend, oder? Nein, aber der Nebel hilft uns. Ja. Da wäre wieder eine Telefonzelle. Ja. Wo ist er? Oh, ach, das ist dumm. Jetzt haben wir ihn verloren. Ja. Kein rotes Schlusslicht mehr vor uns. Ach, ist verschwunden. Er muss in eine der Einfahrten rechts oder links eingebogen sein. Passen Sie gut auf. Ja. Ich werde jetzt langsam Gas geben und Sie sehen rechts oder links. Ja. Ich sehe rechts oder links. Da ist er! In der Einfahrt rechts! Oh. Das ist eine Art Lagerhaus, würde ich sagen. Ist nicht sehr groß. Wollen wir sehen. Die Häuser auf dieser Seite gehen rückwärts auf einen Kanal hinaus. Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja? Ich werde jetzt mit dem Wagen wenden und an die Ecke zurückfahren. Und dann? Dann telefonieren, um meine Leute herzubekommen. Und Sie beiden dann behalten den Platz hier im Auge, während ich telefoniere. Ist gut. Ist recht, aber machen Sie keine Dummheiten. Nein. Da kommen Sie. Jetzt wird's aufregend, David. Ist alles in Ordnung? Der Wagen ist noch da und dort im Haus ist Licht. Aber die Vorhänge sind zugezogen. In den letzten 10 Minuten niemand rausgegangen? Nein, an uns vorbei nicht. Aber können die vielleicht hinten raus? Jetzt nicht mehr, ich habe Leute dort. Miss Manners, Sie sollten besser in einem der Streifenwagen warten, bis wir zurückkommen. Oh, nein, bitte nicht. Nein, ich komme mit Ihnen. Na gut, also gehen wir rein. Und wenn es was zu reden gibt, dann überlassen Sie das bitte mir. Ja, natürlich, Inspektor, natürlich. Hallo, Sergeant. Jawohl. Sergeant, Sie und ihr beiden, ihr bleibt dicht hinter uns. Ja, jawohl. Hier geht's weiter. Kommt. Vorsicht. Nochmal. Das Licht brennt noch. Ob die Tür aufgeht? Die wird wohl verschlossen sein. Vorsicht. Nein, die ist offen. Hallo? Jemand da? Da ist ein Raum, in dem Licht brennt. Schaut aus wie ein Büro. Also vorwärts, gehen wir rein. Ist jemand drin? Wollen wir nachsehen. Da ist Major Wright am Tisch. Oh. Lassen Sie das Mädchen draußen. Warum? Was ist passiert? Oh. Was ist ihm zugestoßen, Inspektor? Verstehe. Das sieht mir aus, als ob er erstochen wäre. Da hat jemand gründliche Arbeit geleistet. Sie meinen, er ist tot? Tja, der ist tot. Ich fürchte, Sie haben mir doch kein Märchen erzählt. Verdammt nochmal. Sind Sie sicher, dass er tot ist? Da gibt's keinen Zweifel. Wie kommen Sie darauf, dass er erstochen wurde? Schauen Sie selbst, hier, sehen Sie? Im Rücken erdolcht und der Dolch herausgenommen. Oh. Ah, ja. Sergeant, jawohl. Gehen Sie und nehmen Sie Verbindung mit Bolton und seinen Leuten an der Rückseite des Gebäudes auf. Sie müssen herausbekommen, ob irgendjemand versucht hat, nach dieser Seite abzuhauen. Zu Befehl, Herr Inspektor. Da komme ich nicht mit, Inspektor. Es ist doch noch keine Viertelstunde her, seit Major Wright aus seinem Wagen gestiegen und hier hereingegangen ist. Und wir waren die ganze Zeit vor dem Gebäude. Bitte, ich möchte mich einen Moment setzen, wenn Sie Ihnen recht ist. Aber bitte, Pat. Tja, saubere Arbeit hat man hier geleistet. Sehr sauber. Sie reden, als ob ein Mord etwas wie eine Handarbeit wäre. In gewissem Sinn ist das auch so. Aber man hat doch auch nichts von einem Streit oder von einem Kampf gehört. Das ist interessant. Das bedeutet, dass entweder der Mörder sich irgendwo versteckt hielt und aus seinem Versteck hervorkam, als Wright in den Rücken drehte. Aber das ist doch unmöglich. In diesem Raum gibt's ja kein Versteck. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Mann, der Wright erstochen hat, war mit ihm so gut bekannt, dass Wright ihn für einen Freund hielt oder für einen Verbündeten. Eben. Richtig. Er drehte diesem Menschen also den Rücken zu, ohne auch nur die geringste Gefahr zu vermuten. Und da stieß der Mörder zu. Ja. Und genauso gezielt, dass der Tod praktisch augenblicklich eintrat. Hm. Seht doch mal nach, ob er was in seiner Manteltasche hat. Wieso? Was denn? Eine Flasche von dieser raren Medizin, die er von Dr. Betsch bei dem Zusammentreffen heute Abend in Empfang genommen hat. Nein, ist nichts drin. Ich habe schon nachgeschaut. Oh, ist auch interessant. Allerdings, weil es eigentlich nur einen Menschen gibt, der derartig an dieser Flasche mit dem Mittel interessiert war. Konrad Meister selbst. Ja, es sieht so aus. Wollen wir uns lieber etwas umsehen? In der Zwischenzeit müsste der Polizeiarzt und der Fotograf da sein. Was ist wohl mit dieser Tür hier? Ob ich reingehen kann? Nein, David, lass das die Polizei machen, bitte. Sehr aufmerksam von Ihnen, meine Teure. Na kommen Sie doch, Inspektor, wir sind zu zweit. Weg von der Tür. David, gibt's da was Interessantes? Oh ja, etwas sehr Interessantes. Eine Druckereieinrichtung. Also haben wir Ihren Abend doch nicht unnütz in Anspruch genommen, Herr Inspektor. Nein, das Gefühl habe ich schon seit einiger Zeit. Wie ich immer sage, es gibt nichts Schöneres, als sich in einer hübschen, nebligen Oktobernacht am Wasser herumzutreiben. Ja. Findest du nicht auch? Wie immer ganz deiner Ansicht, Liebling. Diese feuchte und kühle Luft dieser finsteren Gegend dringt mir nach und nach in die Knochen wie Blut in Fließpapier. Hm? Ein reizender Vergleich. Okay. Da kommt er wieder. Ja. Nun etwas herausgebracht, Inspektor? Nein, gar nichts. Der Mörder war weg, ehe meine Männer den Hinterausgang besetzt hatten. So dumm. Er hat Glück gehabt, nicht wahr? Ich weiß nicht recht. Vielleicht waren Sie es, die Glück hatten. Ja, Ihnen hätte dasselbe passieren können wie Wright. Wissen Sie, Inspektor, was mir höchst sonderbar vorkommt? Was? Dass wir in dem Raum da die ganze Druckereiausstattung gefunden haben, aber keine Spur von einer gefälschten Note. Eben. Das sieht mir danach aus, als ob der Betreffende fand, dass es Zeit sei, Schluss zu machen und zu verduften. Naja, als er einen gewissen Betrag beisammen hatte, fand er, dass es doch schade sei, den Betrag dadurch zu verkleinern, dass er ihn mit Wright teilte. Nein. So räumte Major Wright aus dem Weg und machte sich mit seinem Profit aus dem Staub. Mhm. Gerade ehe meine Leute auf der Bildfläche erschienen. Wirklich sehr schön eingeteilt. Und wohin gehen wir jetzt? Naja, Sie beide gehen nach Hause. Jetzt, Inspektor, schließlich haben wir doch... Für was wollen Sie hier bleiben? Ja. Sie können auch hier bleiben, aber ich gehe weg, zurück in die Zentrale. Ja. Es ist mir, als ob es besser wäre, wenn Sie auch hier weggehen. Aber wir können ja zu Wetsch gehen. Und der wird gar nicht entzückt sein. Der hat doch eine Höllenangst, mit der Polizei zu tun zu haben. Ja, da kann ich ihm nicht helfen. Er muss in mein Büro kommen und Wright identisch erklären mit demjenigen, der ihn erpresst hat. Mhm. Jedenfalls möchte ich von Wetsch so viel wie möglich herausbekommen. Wir wollen es so diskret wie möglich machen. Eben. Wie dem auch sei, wir haben keine Veranlassung, an diesem finstern Ort hier länger rumzustehen. Also eines ist sicher, Inspektor. Einen schöneren Platz hätte man nicht finden können für einen Mord, oder? Oder noch eine dunklere Nacht, nicht? Ja, wiedersehen. Das ist das richtige Wort, dunkel. Hallo, Inspektor, warten Sie doch auf uns, wir kommen mit. Hallo, warten Sie! So, Braun, jetzt hätten wir das Protokoll. Jawohl, Inspektor. Sie können gehen. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht. Wer hätte gedacht, dass es so weit kommen würde, als Sie Ihren Beistand in Anspruch nahm. Diese Sache nimmt Frauen an? Ich glaube, man soll sich nicht zu sehr darüber aufregen, Herr Doktor. Schließlich war Major Wright ein übler Kunde. Ja, und was ist mit Meister? Konnte man je von ihm den Eindruck haben, dass er eines Mordes fähig wäre, Dr. Wetsch? Ja. Fast jeder Mensch ist eines Mordes fähig. Wie bitte? Wenn er entsprechend herausgefordert wird. Ja, zugegeben aber, das hier war allem Anschein nach kaltblütiger, mit voller Überlegung ausgeführter Mord. Von Herausforderung steht da nichts drin. Die einzige Theorie, die ich vorbringen kann, ist die, dass Wright möglicherweise Meister das Mittel vorenthalten hat. In diesem Fall würde sich der Nervenzustand dieses armen Mannes verschlechtert haben und er könnte in seinem Zorn Wright... Das ist eine Möglichkeit, Herr Doktor. Ja. Aber würde sich nicht Meister unter solchen Umständen ohne Besinnen auf Wright gestürzt haben? Hätte denn da so kaltblütig gehandelt? Ja, da haben Sie natürlich wieder recht. Aber bedenken Sie, Meister war ein Künstler, ein kluger Mensch. Alles, was er tat, musste sauber und fein ausgeführt sein. Präzisionsarbeit war seine Spezialität. Sogar bei seinen Morden. Moment, das hat doch nur einer stattgefunden, ne? Bis jetzt. Wie bitte? Glauben Sie, dass möglicherweise Meister noch einmal... Oh Gott. Inspektor, ich meine, dass er mich oder uns... Sie kennen doch seine Verfassung besser als ich. Kann mir nicht vorstellen, dass er irgendetwas gegen mich unternehmen oder gegen meine Tochter. Schließlich habe ich ihn ja geheilt. Ich weiß ja nicht einmal, wie weit Meister damit zu tun hat. Ich weiß nicht, wer Major Wright umgebracht hat. Genau genommen weiß ich gar nichts. Ich habe nur kein gutes Gefühl. Warum? Weil er einen Mord begangen hat. Wer einen begangen hat, der kann ebenso gut 50 begehen. Man kann ihn ja doch nur einmal aufhängen. Ja, das wär's. Ich muss jetzt noch arbeiten. Nehmen Sie doppelkohlensaures Natron und lutschen Sie Pfefferminz, Inspektor. Da wird man dieses schreckliche, saure Gefühl los. Also geht und lasst mich in Frieden. Wenn ihr beiden nicht gewesen wäre, wäre ich heute Abend in meinem Konzert. Ah. Ah, als Künstler oder als berauschter Zuhörer? Wenn Sie es genau wissen wollen, als Künstler. Oh. Ich singe. Nein, hast du so etwas gehört? Er singt, ja. Ich kann mir vorstellen, hübsche, frohe Liedchen, ja? Das möchte ich wetten. Also, Herr Inspektor, was wünschen Sie, dass wir zunächst tun sollen? Ich wünsche von euch gar nichts. Wenn ich euch brauche, dann schicke ich nach euch. Aber ich hoffe und bete, dass das nicht nötig ist. Nein. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Inspektor. Nacht. Ich werde Sie beide unterwegs absetzen, wenn es Ihnen recht ist. Vielen Dank, Herr Doktor. Gute Nacht, Caruso. Jetzt stell dir das vor, Pet. Was? Wenn mir jemand gesagt hätte, dass der Inspektor singt, ach so. Aber wer singt heutzutage nicht alles? Das war Samstagnachts. Eine recht ereignisreiche Samstagnacht, wenn man darüber nachdenkt. Hat uns auch Gesprächsstoff gegeben für den Sonntag. Pat kommt am Sonntagnachmittag regelmäßig zu mir und wir kochen ein recht üppiges Abendessen. Das heißt, sie kocht. Es ist nämlich viel billiger als auswärts zu essen und mit einer halben Flasche Wein dazu ist es mindestens ebenso gut. Wir genießen es recht. An diesem Sonntag nun, an dem wir so viel zu besprechen hatten, über den Mord und so weiter, setzten wir uns etwas später als gewöhnlich zu unserem kleinen Essen. Es wird etwa 8 gewesen sein, weil im Radio gerade die Nachrichten zu Ende waren. Weiterhin nachtkalt, neblig und trüb. Das Tief wandert nur langsam ab. Das fürchte ich auch. Wie ist denn die Suppe? Ausgezeichnet. Ach, dieses verdammte Telefon. Bleib du bei deiner Suppe, ich gehe hin. Am Sonntag ruft uns doch nie jemand an. Sicher falsche Verbindung. Ja, hallo. Hallo, hier ist Conway. Ach, dreh das aus, Pat. Ja, gerne. Hallo. Hallo. Ich kann Sie nicht verstehen. Hallo. Ist dort Mr. David Conway? Am Telefon, ja. Und wer ist dort? Dr. Vetch. Ah, hallo, Herr Doktor. Was kann ich für Sie tun? Ja, wollen Sie so nett sein und meine Tochter fragen, ob sie zum Abendessen heimkommt? Wieso? Carol? Ja. Hallo. Ja, es tut mir leid, ich verstehe Sie nicht recht, Herr Doktor. Meinen Sie, Carol sei hier? Ja, natürlich. Ist sie nicht bei Ihnen? Na, aber keineswegs. Ja, aber hören Sie, ist vor 2 Stunden zu Ihnen gegangen, Mr. Conway. Aha. Sie wollte unbedingt den gestrigen Vorfall mit Ihnen besprechen. Sie hat das Haus um 5:30 verlassen. Ja, jedenfalls, hier ist sie nicht angekommen. Ach. Vielleicht hat sie sich anders besonnen, ist in ein Kino gegangen oder so irgendwie. Nein, sie sagte, sie wollte zum Abendessen wieder zurück sein. Aha. Das gefällt mir aber gar nicht, Mr. Conway. Ach. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich rufe besser den Inspektor an. Machen Sie sich keine Sorgen, Dr. Vetch. Da gibt es wohl ein Dutzend vollkommen normale Erklärungen, warum sie nicht angekommen ist. Jedenfalls, wenn Sie wünschen, werden Pat und ich bei Ihnen vorbeikommen. Oh. Wir sind gerade mit dem Essen fertig. Den Begriff anzufangen, Liebling. Nein, ich habe Ihnen jetzt schon genug Scherereien gemacht. Aber das kann ich doch nicht verlangen. Unsinn, solche Scherereien sind unser Metier. Ja. In 20 Minuten werden wir bei Ihnen sein. Ja. Aber, Doktor, ich glaube immer noch, dass ich keine Sorgen zu machen brauche. Bis gleich, Doktor. Ja, Wiedersehen. So, nun haben wir die Bescherung. Ah, was ist denn mit ihr? Hat sie nur Sehnsucht nach dir oder ist was passiert? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber sie ist vor 2 Stunden ausgegangen und wollte hierher zu uns kommen. Zu uns, aha. Zu mir. Ja, das kommt der Sache schon näher, Liebling. So, aufs Erste hin möchte ich sagen, sie ist bis hierher zum Wohnblock gekommen, stellte fest, dass du schon Damenbesuch hast und fand, dass sie ihre Zeit unnütz vertut. Wir wollen hoffen, dass es nur so ist. Warum? Schmeichelt es deinem Selbstbewusstsein, wenn dir brünette Damen mit Pelzmänteln nachrennen? Nein, bestimmt nicht. Aber es tut mir leid, deine Version glaube ich nicht. Im Ernst, David? Du denkst doch nicht etwa, es könnte dir wirklich was zugestoßen sein, hm? Denk daran, was der Inspektor vergangene Nacht gesagt hat. Ach, der Inspektor. Der war doch nur schlechter Laune, weil er sein Konzert versäumt hatte. Der wollte wieder singen. Oh, meine Suppe ist eiskalt. Naja, wie soll das denn anders sein?